1. Jahwe sprach zu Mose und Aaron und gab ihnen folgende Anweisungen. 2. Die Israeliten sollten sich in Lagen organisieren, wo bei Jedestam unter seinem eigenen Banner und Feldzeichen zusammenbleiben sollte, sie sollten sich ringsum gegenüber dem Offenbarungszelt aufstellen. 3. Im Osten, unter Vorderseit, sollte das Lager Judas mit seinen Heerscheren positioniert werden, dessen Anführer Nahasen, der Sohn Aminadabs, war. 4. Diocese Lager umfasst 74,600 gemastet Männer. 5. Denben sollte der Stamm Issachar Lagen, Angefert von Nathaniel, dem Sohn Zuas. 6. Dieser Stamm sollte 54,400 gemastet Männer. 7. Des Weiteren sollte der Stamm Sebulon Lagen, dessen Anführer Eliab, der Sohn Helens, war. 8. Umfasst 57,400 gemastet Männer. 9. Insgesamt belief sich die Zahl der gemasterten Männer im Lager Judas auf 186,400, dies Grupp sollte als erster aufbrechen. 10. Im Süden sollte das Lager Rubens mit seinen Heerscheren positioniert werden, dessen Anführer Eliza, der Sohn Siders, war. 11. Diocese Lager sollte 46,500 gemastert Männer. 12. Denben sollte der Stamm Simeon Lagen, Angefert von Salumiel, dem Sohn Zerisadis. 13. Umfasst 59,300 gemastet Männer. 14. Des Weiteren sollte der Stamm Gad Lagen, dessen Anführer Eliasaph, der Sohn Regels, war. 15. Dieser Stamm sollte 45,650 gemastet Männer. 16. Die Gesamtzahl der gemasterten Männer im Lager Rubens betrug 151,450, dies Grupp sollte als weiter aufbrechen. 17. Das Offenbarungszelt und das Lager der Leviten sollten inmitten der anderen Lager aufbrechen, ihr Maßjordnung entsprach ihrer Lagerposition, wobei jeder auf seiner Seite unter seinem Banner verrückt. 18. Im Westen sollte das Lager Ephraims mit seinen Heerscheren positioniert werden. Dessen Anführer Elisama, der Sohn Amihads, war. 19. Diocese Lager sollte 40,500 gemastet Männer. 20. Denben sollte der Stamm Manus Lagen, Angefert von Gamliel, dem Sohn Pedersers. 21. Umfasst 32,200 gemastet Männer. 22. Des Weiteren sollte der Stamm Benjamin Lagen, dessen Anführer Abaddon, der Sohn Gideonus, war. 23. Dieser Stamm sollte 35,400 gemastet Männer. 24. Die Gesamtzahl der gemasterten Männer im Lager Ephraims betrug 108,100, dies Grupp sollte als dritt aufbrechen. 25. Im Norden sollte das Lager Dans mit seinen Heerscheren positioniert werden, dessen Anführer Heser, der Sohn Amisadis, war. 26. Diocese Lager sollte 62,700 gemastet Männer. 27. Denben sollte der Stamm Arsa Lagen, Angefert von Pagel, dem Sohn Arkrans. 28. Umfasst 41,500 gemastet Männer. 29. Des Weiteren sollte der Stamm Naphtali Lagen, dessen Anführer Hira, der Sohn Enans, war. 30. Dieser Stamm sollte 53,400 gemastet Männer. 31. Die Gesamtzahl der gemasterten Männer im Lager Dans betrug 157,600, dies Grupp sollte zuletzt unter ihren Panieren aufbrechen. 32. Dies wären die gemasterten Israeliten, nach ihren Stammen und Lagen Jordnet, deren Gesamtzahl 603,550 Männer betrug. 33. Die Leviten werden jedoch nicht zusammen mit den anderen Israeliten gemastert, die Jahwe dies Mose ausdrücklich befohlen hat. 34. Die Israeliten handelten genau nach Jahwe's Anweisungen und Mose, sie lagerten sich entsprechend ihren Bannen und brachen auf, jeder nach seiner Familie und seinem Stamm Jordnet.